nichts für alle sein. Die Bibel und das Kruzifix, die soll der Geier holen. Wir wollen eure Waffen nicht und euren Schweinebart aus Polen. Allvater Wotan soll unser Erlös sein. Allvater Wotan wird Germanien befreien. Doch allen wohl bekannt, deutsche Frauen als Hexen zu Tausenden verbrannt. Auch heute macht ihr uns menschlich und wollt den Frieden schaffen. Ich grüß an jede Kirchentür, Frieden schaffen ohne Waffen. Wallvater Wotan soll unser Erlös sein. Wallvater Wotan wird Germanien befreien. Odins Raben wachen und sehen eure Taten und seine Welten kriegen den nächsten fetten Braten. Ein Blitz aus Donners Hammer fängt in der Kirche ein. Nur flieh zu deinem Judengott, er hat dich nicht, du Christenschwein. Wallvater Wotan soll unser Gott sein. Wallvater Wotan wird Germanien befreien. Wallvater Wotan soll unser Gott sein. Wallvater Wotan wird Germanien befreien.